Schon 10 Minuten später kehrten Luke und Biggie zum Notlandeplatz zurück. Die Spuren, die sie verfolgt hatten, waren plötzlich bei einem knorrigen, dicken Baumstamm verschwunden. Es sah aus, als hätten sich alle in Luft aufgelöst. Patrick! Erkundigen. Naja, dummerweise habe ich das vergessen. Vielleicht kannst du das im Hotel nachholen. Einige Stunden später setzte die Maschine zur Landung an. Gemeinsam mit Pietro Mancuso verließ das Tiger-Team das Flughafengebäude und bald darauf waren sie am ersten Ziel ihrer Reise angelangt. Der Reporter hatte für sie 2 große, nebeneinander liegende Zimmer in einem Luxushotel gebucht, von denen sie aufs Meer blicken konnten. Das Zimmer des Reporters lag 1 Stockwerk höher.